That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, während derzeit die Vorbereitungen für das Trash-Event European Song Contest in Wien laufen und die hiesige Entscheidung gefallen ist, wer Deutschland in diesem, nennen wir es ruhig, Wettbewerb vertritt, hat sich dieses Ereignis in den letzten Jahren enorm gemausert. Von einer Bühne teilweise absonderlicher Tanz- und Gesangsvorführungen wurde es in den letzten 3 Jahren zudem zu einem Forum für aktivistischen Furor gegen den Juden unter den Staaten, gegen Israel. Die Niederlande, Spanien, Irland, Slowenien und Island boykottieren in diesem Jahr den ESC, weil Israel teilnimmt. Die FAZ prognostizierte Ende Februar, mit pro-palästinensischen Kundgebungen beim Finale sei zu rechnen. Nachdem durch Zuschauervoting überraschend guten Abschneiden der israelischen Sängerin Yuval Rafael in 2025 wurde von einer ganzen Reihe von Organisationen und Künstlern der Ausschluss Israels vom ESC gefordert. Yuval Rafael ist übrigens eine Überlebende des Hamas-Massakers auf dem Nova-Festival vom 7. Oktober 23. Bereits ein gutes halbes Jahr nach dem Massaker beim ESC 2024 in Malmö brach sich der antisemitische Furor Bahn. Der Sozialwissenschaftler Jakob Bayer beschäftigt sich in dem Buch Judenhass im Kunstbetrieb aus dem Neophelis Verlag unter der Überschrift Malmö ist überall mit dem Thema. Auf diesem Text basiert die heutige Sendung. Wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finden Sie eine entsprechende Verlinkung zu dem Buch auf unserer Webseite 17grad.net. Mr. Blue. Right. Schweden galt einst als sicherer Hafen für Jüdinnen und Juden. Ende der 1960er Jahre fanden hunderte polnische Jüdinnen und Juden dort politisches Asyl. Vorausgegangen war eine antisemitische Kampagne, die das sozialistische Regime 1968 lanciert hatte, auf dem Höhepunkt der weltweiten Studentenproteste. Wien, Paris, London, Berlin und an vielen US-amerikanischen Universitäten gingen zu dieser Zeit auch in Warschau und anderen Großstädten Polens junge Erwachsene auf die Straße. Ihr Protest richtete sich gegen eine von der Sowjetunion gesteuerte repressive Kulturpolitik der polnischen Regierung. Schnell wussten die polnischen Machthaber die Drahtzieher hinter der Studentenbewegung auszumachen. Eine zionistische fünfte Kolonne hätte die jungen Leute aufgewiegelt, um die sozialistische Gesellschaft Polens im Auftrag Israels von innen zu zerstören, hieß es. Die Regierung beließ es nicht bei antisemitischer Propaganda. Im Zuge einer politischen Säuberung wurden viele der etwa 30.000 noch in Polen lebenden Jüdinnen und Juden aus offiziellen Ämtern entlassen, von politischen Posten entfernt und aus bestimmten Berufen und gesellschaftlichen Positionen gedrängt. Zeitgleich rieten die staatlichen Behörden ihnen zur Ausreise und setzten dafür eine Frist. Ein Jahr, so die Regierung, bliebe den Jüdinnen und Juden Polens für die Emigration, und zwar nach Israel. Aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen, viele von ihnen hatten die Shoah nur knapp überlebt, oft als einzige ihrer Familie, verstanden viele der polnischen Jüdinnen und Juden die Aufforderung der Regierung als das, was sie war, eine Drohung. 15.000 bis 20.000 von ihnen verließen daraufhin das Land. Nur ein Viertel emigrierte, wie von der polnischen Regierung offiziell befohlen, nach Israel. Der Großteil wanderte unter anderem in die USA und nach Kanada aus. Daneben nahm auch Schweden mehrere tausend polnisch-jüdische EmigrantInnen auf, und so kam es, dass sich einige von ihnen im südschwedischen Malmö niederließen und dort ein neues Leben begannen. Heute, fast 60 Jahre später, klingt die Geschichte der Flucht polnischer Jüdinnen und Juden nach Schweden beinahe so wie ein Märchen aus vergangenen Zeiten. Schließlich ist Malmö schon längst kein sicherer Ort mehr für Jüdinnen und Juden. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu antisemitischen Übergriffen und Krawallen. Von Seiten der Politik wurde das Problem meist heruntergespielt. Rosengard, eine Hochhaussiedlung im Herzen Malmös, in der einst einige der polnisch-jüdischen EmigrantInnen lebten, ist heute eine No-Go-Area für Jüdinnen und Juden. Die schwedische Gesellschaft war nie frei von Antisemitismus. Jedoch hat sich die Situation in den vergangenen beiden Jahrzehnten durch eine verfehlte Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik, den Opportunismus der politisch Verantwortlichen und ein gesamtgesellschaftliches Wegschauen bei antisemitischen Vorfällen massiv verschärft. Malmö steht in gewisser Weise exemplarisch für einen gescheiterten Umgang westlicher Gesellschaften mit Antisemitismus und eine daraus resultierende Gefährdung jüdischen Lebens. Seit dem 7. Oktober 2023 ist weltweit und besonders in Europa und den USA eine massive Entgrenzung des Antisemitismus zu beobachten. Zweifellos übersteigt das Ausmaß der judenfeindlichen Agitation und Gewalt in den sozialen Medien und auf den Straßen vorherige Wellen des Antisemitismus. Nicht zuletzt die Ergebnisse der empirischen Sozialforschung, insbesondere die dabei ermittelten hohen Zustimmungswerte zum israelbezogenen Antisemitismus, sowie die stetig steigenden Zahlen antisemitischer Vorfälle verweisen auf eine Entwicklung, die sich bereits in den Jahren vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel abgezeichnet hat. In diesem Prozess der Normalisierung und Radikalisierung des Antisemitismus spielten und spielen kulturelle Räume eine tragende Rolle. Besonders deutlich wurde dies im Frühjahr 2024 in Malmö, dem Austragungsort des weltweit bekanntesten Gesangswettbewerbs, Eurovision Song Contest. Thank you. Bereits in den Wochen vor dem ESC-Finale am 11. Mai 2024 hatten diverse Initiativen versucht, eine Teilnahme Israels am Wettbewerb zu verhindern. In mehreren europäischen Ländern wurden Petitionen initiiert, die einen Ausschluss der 20-jährigen israelischen Teilnehmerin Eden Golan zu erreichen versuchten. Ihr Lied Hurricane, ursprünglich trug es den Titel October Rain, sollte die Schrecken und Traumata des 7. Oktober 2023 thematisieren, jedoch musste der Text aufgrund der ESC-Statuten, wonach politische Inhalte in den musikalischen Beiträgen untersagt sind, kurzfristig umgeschrieben werden. Am Entstehungskontext des Liedes änderte dies indes nichts. Unterstützt wurden die Boykottkampagnen gegen die israelische Teilnehmerin von einzelnen Abgeordneten des EU-Parlaments. Darüber hinaus forderten mehr als 1000 schwedische KünstlerInnen die ESC-Verantwortlichen dazu auf, Israel vom Wettbewerb auszuschließen, darunter die weltweit bekannten Popmusikerinnen Robin und Fever Ray. In Malmö demonstrierten Tausende unter dem Motto Welcome to Genocide Contest gegen den Beitrag Israels. Zu den prominenten Teilnehmenden zählte Greta Thunberg, Gründerin und weltbekannte Ikone der Klimabewegung Fridays for Future. Nachdem es zu Ausschreitungen gekommen war, ging die schwedische Polizei gegen die Protestierenden vor, darunter auch gegen Thunberg. Die Bilder ihrer Festnahme gingen um die Welt. In einem Statement auf der Plattform X rief Thunberg zu weiteren Protesten gegen die Teilnahme Eden Golans auf. Wir werden nicht hinnehmen, dass einem Land, das derzeit Völkermord begeht, eine Plattform geboten wird, um sich selbst mit Kunst reinzuwaschen, so Thunberg. Im Verlauf des ESC wurde die ganze Welt Zeuge des antisemitischen Mobbings gegen die 20-jährige Israelin. Der niederländische Sänger Joost Klein störte die Pressekonferenz von Eden Golan durch Zwischenrufe. Andere Teilnehmende trugen bei ihren Auftritten palästinensische Symbole, wickelten sich etwa eine Kufia ums Handgelenk, schrieben sich Parolen wie Freiheit für Palästina auf die Haut, bemalten ihre Fingernägel in den Nationalfarben Palästinas und machten auf diese Weise Stimmung gegen ihre israelische Mitbewerberin. Mit Erfolg. Während ihres Auftritts kehrten Teile des Publikums Eden Golan demonstrativ den Rücken zu. Mit Hilfe einer speziellen Aufnahmetechnologie wurden die Puh-Rufe des Publikums bei der TV-Übertragung herausgefiltert. Die VeranstalterInnen wollten Störungen durch israelfeindliche AktivistInnen so gut es ging vermeiden. Aufgrund von Morddrohungen probte Golan stets unter Polizeischutz. Darüber hinaus wurde sie angewiesen, ihr Hotelzimmer nur in dringenden Fällen zu verlassen. Auch Malmös Jüdinnen und Juden blieben sicherheitshalber zu Hause. Das Motto des ESC, United by Music, erschien angesichts der antisemitischen Hetze gegen die israelische Teilnehmerin nicht nur gerade zynisch, vielmehr wurde auch überdeutlich, wie sehr der Antisemitismus mittlerweile die Populärkultur erfasst hat. Wie konnte es so weit kommen? Und welche Rolle spielen Musikszenen bei der Verbreitung und Mobilisierung antisemitischer Ressentiments? Als einflussreiche Akteursgruppe des anti-israelischen Aktivismus gilt seit etwa 2 Jahrzehnten die Boykottbewegung BDS. Das Kampagnenkonglomerat ohne feste Organisationsstruktur zielt auf eine umfassende Isolation Israels im Bereich der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Auf diese Weise soll der Staat zu einer Änderung seiner Politik gegenüber den PalästinenserInnen gezwungen werden. So die Grundidee des anti-israelischen Boykotts. Diese Boykottpraxis hat sich seit dem 7. Oktober 2023 weiter etabliert. Und der Wissenschaftsstandort Israel erscheint, insbesondere in den Geisteswissenschaften, zunehmend isoliert. Im Bereich der Wirtschaft richteten sich die Kampagnen der BDS-Bewegung in den vergangenen Jahren vor allem gegen weltweit operierende Konzerne aus Israel oder gegen Unternehmen, die mit Israel Handel treiben oder dort ihr Geld investieren. So stellte BDS Konzerne wie SodaStream, Hewlett-Packard oder Motorola öffentlich an den Pranger. Doch bislang gaben nur wenige Investoren dem öffentlichen Druck nach und beendeten ihre Zusammenarbeit mit israelischen oder in Israel tätigen Partnerfirmen. Einen nennenswerten Einfluss auf das Wirtschaftswachstum Israels haben solche Kampagnen bislang kaum. BDS geht es allerdings um wesentlich mehr als um einen Boykott Israels. Die Bewegung zielt vielmehr darauf, gesellschaftsrelevante Diskursräume zu beeinflussen und in ihnen eine anti-israelische Grundstimmung zu erzeugen und zu befeuern. Daher nehmen BDS-Kampagnen insbesondere die jeweiligen Gesellschaften der Länder in den Blick und adressieren gezielt politische Gruppierungen, zivilgesellschaftliche Bündnisse und allen voran die Kunst und Kultur. Besonders erfolgreich war die BDS-Bewegung mit ihren Mobilisierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren in der Musikkultur. Bereits lange vor den jüngeren Kontroversen um Antisemitismus in der Kultur, darunter die öffentliche Debatte über die Documenta 15, hat sich der antizionistische Antisemitismus in verschiedenen musikalischen Subkulturen zu einem einflussreichen Faktor entwickelt. Allen voran linke, antiimperialistisch geprägte Musikszenen wie etwa der Punk zeigten sich bereits frühzeitig offen für bestimmte Argumentationsmuster der anti-israelischen Boykotteure. Der Zionismus, so heißt es in diversen BDS-Pamphleten und öffentlichen Äußerungen bekannter Führungsfiguren der Bewegung, sei ein rassistisches Unterfangen, Israel nichts weiter als ein Überbleibsel des Kolonialismus und ein Wiedergänger des Apartheid-Systems. Diese Rhetorik übernahm etwa das Bündnis Punks Against Apartheid, das 2011 gegründet wurde und bis heute aktiv ist. Kurz vor Gründung des BDS-Ablegers hatte der Sänger der legendären Punkband Dead Kennedys, Jello Biafra, Boykottaufrufen nachgegeben und ein geplantes Konzert in Tel Aviv abgesagt. Punk steht in gewisser Weise für Anarchismus und Do-it-yourself und entstand bekanntermaßen in den 1970er Jahren in Großbritannien als eine Gegenbewegung zur kulturindustriellen Vereinnahmung der Kunst. Zentrale Feindbilder des Punk der 1980er und 1990er Jahre waren dekadente, lügenhafte Politiker, Bonzen, Militärs, Kapitalisten, Imperialisten und als Verkörperung all dessen häufig die USA. Die manichäischen Gesellschaftsbilder, die personalisierende Kapitalismuskritik sowie der antiimperialistische Anti-Amerikanismus bereiteten den ideologischen Nährboden für antisemitische und antizionistische Ressentiments, die ab den 2000er Jahren Eingang in den Punk sowie in angrenzende Musikgenres wie Ska und Hardcore fanden. Seit dem 7. Oktober 2023 ist es zu einer massiven Zunahme antizionistischer Positionierungen von Akteurinnen innerhalb dieser subkulturellen Milieus gekommen. So traten die Mitglieder der schwedisch-brasilianischen Punkband Brisao bei einem Konzertabend im November 2023 in Berlin in T-Shirts mit einer Landkarte Palästinas ohne Israel auf. Als der Sänger Palästina Libre ins Mikrofon brüllte, jubelte das Publikum frenetisch. Wenig später am Abend richtete sich die Sängerin der Punkband Urine während ihres Konzerts an das Publikum und erklärte: Ich weiß nicht, wie ihr euch Punks nennen könnt, wenn ihr nicht für die Befreiung Palästinas eintretet. Und wieder applaudierte die Menge. Heute ist der Antizionismus in weiten Teilen des Punk und seiner angrenzenden Musikszenen fest etabliert. Auf Initiativen wie Punks Against Apartheid folgten ab Beginn der 2010er Jahre weitere anti-israelische Boykottkampagnen, die versuchten, in populärere musikbezogene Milieus hineinzuwirken. So kam es 2017 zur Gründung der Initiative DJs for Palestine, die unmittelbar von namhaften VertreterInnen der Techno- und House-Szene unterstützt wurde. Darunter Caribou, Ben UFO, The Blessed Madonna, Fortet oder Laurel Halo. Wenige Monate zuvor war das israelische Meteor Music Festival ins Fadenkreuz von BDS-AktivistInnen geraten, die den teilnehmenden MusikerInnen vorwarfen, durch ihre Auftritte, wie sie es nannten, Besatzung, Kolonisierung und Apartheid zu unterstützen. 20 KünstlerInnen, darunter die Sängerin Lana Del Rey, die Rapperin Little Sims sowie DJs wie Mallgrab und Leon Vinehall, gaben dem öffentlichen Druck nach und sagten ihre Teilnahme am Festival ab. Seit dem 7. Oktober 2023 lässt sich eine weitere Radikalisierung beobachten, die bis heute signifikante Teile der Clubkultur erfasst hat. Besonders deutlich wurde dies im Februar 2024, als sich mehrere tausend internationale DJs der Kampagne DJs Against Apartheid anschlossen. In ihrem Statement blendeten die Kampagnenverantwortlichen den Antisemitismus als Kernelement der Hamas-Ideologie aus, dekontextualisierten die terroristischen Angriffe auf Israel und deuteten die begangenen Gräueltaten, das Morden, Foltern, Vergewaltigen und Verschleppen von mehrheitlich israelischen ZivilistInnen zu einer legitimen Widerstandsaktion um. Bekannte DJs wie Mama Snake, Logic 1000 oder Nini H verbreiteten das Statement über ihre Social-Media-Kanäle. Bis heute wurde es auf Instagram von fast 10.000 UserInnen geliked. Auf offiziellen Sharepics der Kampagne wurden ausgewählte Zitate von DJs in Umlauf gebracht, die die Initiative von Beginn an unterstützten. Einer von ihnen ist der amerikanische DJ Witchcraft, der die Kampagne mit folgendem Zitat bewarb: Glory to the martyrs, bless the axis of resistance and free Palestine and its people from Zionist occupation. Eine solche Verklärung des Hamas-Terrorismus als Form legitimen Widerstands zeugt ebenso wie die Lobpreisung des islamistischen Todeskultes von einer zunehmend enthemmten und radikalisierten Agitation gegen den jüdischen Staat, die über die Clubkultur eine Normalisierung erfährt. Dabei waren Clubs ursprünglich einmal Safer Spaces, besonders für jene marginalisierten Gruppen, die gemäß der Hamas-Ideologie als minderwertig oder gar als Feinde des Islam gelten und mit dem Tode bestraft werden, wie etwa Schwarze, Feministinnen, Homosexuelle und Transmenschen. Romulus and Remus Hill lived at the top of Washita Bend. Mom died, they laid her down and quickly took to squabbling over this one's mine. If you take that, then you'll never be my brother. Or if you take the mine, if you do that, then you'll never be my brother again. And the house will quake. They call the lightning down from God's front gate. And all the neighbors had to move along for fear they'd all get caught up in the wake of the Titan goddess. Good old poison, the oubliette of life. Southern County, oh, the Titan goddess. In den 1980er Jahren entstand die Techno- und Hausbewegung in den von der Autoindustrie geprägten Großstädten der USA. Überwiegend schwarzen und hispanischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, viele von ihnen waren von Rassismus und Queerfeindlichkeit betroffen, bot die Clubkultur wichtige neue Zufluchtsorte. Auch außerhalb der USA bildeten sich subkulturelle Zentren heraus, die häufig als Safe Spaces für marginalisierte Minderheiten fungierten. Angesichts einer massiven Kommerzialisierung und eng damit verbunden einer Entpolitisierung der Szene in den 1990er und 2000er Jahren wird das Engagement vieler DJs gegen Israel heute als antirassistischer Kampf inszeniert. Genauer als eine vermeintliche Rückbesinnung auf den Kulturkampf der Techno-Pioniere gegen Rassismus und Unterdrückung. Dass bekannte VertreterInnen der Szene mehr oder weniger offen die genozidalen Absichten islamistischer Terrorgruppen legitimieren, ist nur einer von vielen Widersprüchen einer heute fest etablierten, jedoch äußerst regressiven clubkulturellen Palästina-Solidarität. In Deutschland bestimmte in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre vor allem Rap die Debatte über Antisemitismus in der populären Musik. So zeigten sich judenfeindliche Motive, wie etwa die Identifikation von Juden und Geld, antisemitische Verschwörungsmythen, eine israelfeindliche Rhetorik und Bildsprache sowie die Glorifizierung des islamistischen Terrorismus gegen Israel, besonders offen im deutschsprachigen Gangster-Rap, dem jugendkulturell bedeutsamsten und ökonomisch erfolgreichsten Hip-Hop-Genre. Zwar formulierten die Vertreter des Gangster-Rap vor allem Punchlines und Parolen und zeigten wenig Interesse daran, diese in politischen Aktivismus zu überführen, gleichwohl wurden in den vergangenen zwei Jahrzehnten antisemitische, verschwörungsideologische und israelfeindliche Weltbilder über die Bildwelten des Gangster-Rap vermittelt, popkulturell aufbereitet und für die mehrheitlich junge Hörerinnenschaft konsumierbar gemacht. In Deutschland zählt die Hip-Hop-Kultur bislang nicht zu den relevanten Wirkungsfeldern der BDS-Bewegung. In den vergangenen 10 Jahren richteten sich die anti-israelischen Boykottinitiativen eher gegen international erfolgreiche MusikerInnen. Zwar widersetzten sich einzelne prominente Bands und MusikerInnen wie Boy George, die Pet Shop Boys, Eagles of Death Metal, Rolling Stones oder Radiohead in den vergangenen Jahren dem Druck von BDS. In öffentlichen Statements prangerten Künstler wie Nick Cave oder Tom York, Sänger von Radiohead, das Mobbing gegen KünstlerInnen an, die es wagen, sich den anti-israelischen Boykottforderungen zu widersetzen. Dafür zahlen die BDS-KritikerInnen jedoch einen hohen Preis. Ihre Konzerte werden regelmäßig durch BDS-Gruppen gestört, etwa durch das Schwenken übergroßer Palästina-Flaggen im Publikum. Sie werden in Online-Kampagnen als RassistInnen verunglimpft oder durch offene Briefe von prominenten BDS-UnterstützerInnen öffentlich diffamiert. Eine Führungsfigur der BDS-Bewegung ist bekanntermaßen Roger Waters, der ehemalige Bassist von Pink Floyd. In den vergangenen Jahren fiel Waters immer wieder mit antisemitischen Äußerungen auf. Amerika werde von reichen Juden kontrolliert, Israel sei ein Wiedergänger des Nationalsozialismus und die Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 seien eine gerechtfertigte Reaktion auf die Besatzung. Doch neben dem notorischen Antisemiten Waters gewann BDS in der vergangenen Dekade weitere prominente Fürsprecherinnen in der Musikindustrie. Darunter Brian Eno, Annie Lennox oder Kay Tempest, die, wenngleich weniger aggressiv als Waters, öffentlich für die Ziele von BDS eintreten. Im Lichte einer sich zuspitzenden militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und terroristischen Gruppen im Gazastreifen wurde im Mai 2021 die Kampagne Musicians for Palestine ins Leben gerufen, der sich weltweit 600 MusikerInnen und Bands wie etwa Questlove, Run the Jewels oder Rage Against the Machine anschlossen. Weitere Unterstützung fand die Initiative ein Jahr später, als mehrere hundert Acts, darunter UB40, FKA Twigs sowie Coco Rosie, einem Kampagnenaufruf folgten. Im November 2023, wenige Wochen nachdem Israel auf die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober reagierte und begonnen hatte, Ziele im Gazastreifen anzugreifen, veröffentlichten die Musicians for Palestine einen offenen Brief, in dem sie einen sofortigen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe für Gaza und ein Ende der Abriegelung forderten. Die über 1200 Opfer des Massakers im israelischen Kernland, die mehreren tausend durch die Terrorangriffe verletzten und traumatisierten Menschen oder die von der Hamas gefangen gehaltenen israelischen und internationalen Geiseln waren den MusikerInnen keine Erwähnung wert. Zu den Erstunterzeichnerinnen des Briefs, der in kürzester Zeit mehrere tausend Unterstützerinnen fand, zählten unter anderem die Musikerinnen Beth Dito, Mickey Blanco und Macklemore. Letzterer lieferte mit seinem Lied Heinz Hall den Soundtrack zu den pro-palästinensischen Studierendenprotesten, in deren Folge es weltweit zur Besetzung von Universitäten durch anti-israelische Studierendengruppen und teilweise zu antisemitisch motivierten Angriffen auf jüdische Studierende kam. Das Lied, in dem Macklemore zur Zerstörung Israels aufruft und den jüdischen Staat als koloniales Apartheidssystem sowie Ausdruck einer White Supremacy bezeichnet, verbreitete sich in kürzester Zeit in sozialen Medien. Auch in Deutschland verwendeten pro-palästinensische Studierende Macklemores Anti-Israel-Lied als Hintergrundmusik ihrer TikTok- und Instagram-Posts. Während der Besetzung der Humboldt-Universität zu Berlin gingen einzelne Besetzerinnen sogar noch weiter und unterlegten ihre Videos auf Instagram mit Kampfliedern des islamistischen Terrorismus. An drastischen Beispielen wie diesen zeigt sich, von der Legitimierung und Relativierung des islamistischen Terrorismus gegen Israel bis hin zur Glorifizierung antisemitischer Gewalt ist es meist nur ein kleiner Schritt. But don't start, I'ma be 29, dumping bombs on your heart. Return to a life that you tore apart. I'ma be 29, dumping bombs on your heart now. I wanna change to see you acting so nice. I was a fool for love, but I won't be twice. I can't really handle your Jekyll and Hyde. A one-way ticket, baby, take a ride. Well, there's a lot of fish in the great big sea. Don't be lying again, but you won't catch me. I'll be the next guy, take your bait. Give him my number, welcome, misery now. Stuff all that crap until death do us part. I'ma be 29, double bones in your heart. You're the bullseye and I'm the dog. Bumps on your heart now. You should be running for cover, not looking for love. God admits I was raining down from above. You think I got my number, but you ain't got a clue. I got a bark on my horse, now I'll point it at you now. You're cussing for a loser, but I won't want the part. I'ma be 29, dumping bombs in your heart. The finish line, baby, I'm about to start. I'ma be 29, dumping bombs in your heart. Stop all that crap until death do us part. I'ma be 29, dumping bombs in your heart. You're the bullseye and I'm the dart. I'ma be 29, dumping bombs in your heart now. Seit dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas ist weltweit eine deutliche Normalisierung, Popularisierung und Radikalisierung des israelbezogenen Antisemitismus zu beobachten. In den vergangenen zwei Jahrzehnten gelang es antizionistischen Akteurinnen, allen voran BDS, in unterschiedlichen musikkulturellen Räumen Einfluss auf den politischen Diskurs zu nehmen und für ihre im Kern antisemitische Programmatik zu werben. Mit Erfolg. Während sich zunächst in subkulturellen Milieus wie dem Punk und Hardcore UnterstützerInnen fanden, erzielten anti-israelische Boykottinitiativen wenig später auch in der Clubkultur größere Erfolge. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Teile der Popmusik zur Einflusssphäre des antizionistischen Aktivismus wurden. Heute zählen Musikkulturen zu den wichtigsten Verbreitungsräumen für die israelfeindliche Propaganda. Die Musikindustrie ist international vernetzt und wird besonders von KünstlerInnen aus England und den USA beeinflusst. Dort konnte sich die BDS-Bewegung bereits frühzeitig etablieren und bekannte MusikerInnen für die öffentliche Unterstützung ihrer politischen Ziele gewinnen. Anders als beim Boykott von Unternehmen oder Wissenschaftseinrichtungen lässt sich über Musikkulturen ein breites, sehr viel heterogeneres Massenpublikum in einem vermeintlich vorpolitischen Raum erreichen. Nicht zuletzt aufgrund des anti-israelischen Aktivismus innerhalb der Musik ist der Antizionismus heute zum popkulturellen Code avanciert. Auf pro-palästinensischen Sharepics und Videos in sozialen Medien fungieren Parolen wie Free Palestine oder From the River to the Sea, Palestine will be free als Erkennungszeichen eines in großen Teilen jungen und sich als links, progressiv, antirassistisch und antikolonial verstehenden Milieus. Symbole wie das Wassermelonen-Emoji, das die Nationalfarben Palästinas widerspiegeln soll, Bilder einer roten, in Blut getränkten Hand oder bunte Kufias sind zu Insignien der subkulturellen Zugehörigkeit geworden. Free Palestine mitsamt der daran anknüpfenden Symbolsprache ist das Che Guevara-T-Shirt der Gegenwart. Spannungen und Ambivalenzen innerhalb der Popkultur werden in der kulturindustriell zugerichteten Palästina-Solidarität aufgelöst. Auf der Grammy-Verleihung 2024 schlenderte die Jazzmusikerin Esperanza Spalding mit Kufia über den roten Teppich. Die Künstlerin Aja Monet trug eine Handtasche in Melonenform. Eine pro-palästinensische Positionierung, auch jene, die sich nicht dezidiert vom antizionistischen Antisemitismus und terroristischer Gewalt abgrenzt, erscheint heute kaum begründungspflichtig. Schließlich steht sie symbolisch für sehr viel mehr, eine vermeintlich progressive, antirassistische und zugleich rebellische Anti-Establishment-Haltung. Zudem wird mit jenen popkulturellen Codes die vermeintliche Bedeutsamkeit des jeweils eigenen Standpunkts im politischen Weltgeschehen inszeniert. Doch die Annahme, man könne als Musikerin oder DJ allein durch komplexitätsreduzierende Sharepics, bunte Kufias und andere modische Accessoires mit Palästina-Symbolik die Weltpolitik oder gar den Ausgang des Nahostkonflikts beeinflussen, zeugt nicht nur von einem naiven Verständnis der hochkomplexen Konfliktkonstellation. Vielmehr sind solche Formen des antizionistischen Aktivismus vieler Musikerinnen und DJs Ausdruck eines kollektiven Narzissmus. Er dient weniger den Belangen der Palästinenserinnen, sondern vielmehr einem positiven Selbstbild der KünstlerInnen und stillt in erster Linie ihre Bedürfnisse nach Bedeutsamkeit und moralischer Distinktion im Social-Media-Diskurs. Und er führt in letzter Konsequenz zum Ausschluss von Jüdinnen und Juden aus musikkulturellen Räumen, unabhängig von deren Haltung zu Israel oder zur teils rechtsextremen israelischen Regierung. Go crazy, yeah, rock and roll. astray. Yeah, rock and roll, I'm stealing all dishes. And learn how to play. Yeah, rock and roll, I'm stealing all dishes. Rock and roll, I'm stealing all dishes. In den vergangenen Jahren hat sich der Konformitätsdruck innerhalb der Musikkultur kontinuierlich verstärkt. Seit dem 7. Oktober herrscht, nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl israelfeindlicher Initiativen sowie der Aggressivität und Unerbittlichkeit ihrer UnterstützerInnen, geradezu ein Bekenntniszwang innerhalb musikbezogener Szenen. Zudem haben Boykottkampagnen wie gegen das Meteor Festival, das About Blank oder die Streaming-Plattform HÖR verheerende Auswirkungen. Sie vernichten die ökonomische Grundlage von Festivals, Clubs und Kultureinrichtungen und zerstören die Karrieren von KünstlerInnen und Kulturschaffenden. Dies wirkt als unmissverständliches Zeichen an alle in der Szene. Wer in Israel geboren wurde, wer im Verdacht steht, Zionist zu sein, wer die Massaker der Hamas vom 7. Oktober anprangert, wer sich solidarisch mit Betroffenen von Antisemitismus zeigt, wer es wagt, das antisemitische Canceling öffentlich zu kritisieren oder sich den Boykottaufrufen zu widersetzen, der bzw. die läuft Gefahr, zur Zielscheibe eines aggressiven Online-Mobs zu werden. Oder er bzw. sie wird Opfer eines Silent-Boykotts, einer Praxis, bei der BDS-SympathisantInnen in Entscheidungspositionen israelische, jüdische oder antisemitismuskritische KünstlerInnen aus kulturellen Räumen ausschließen, ohne dies offiziell als Boykottmaßnahme zu deklarieren. Und dann sind dann noch jene Kulturschaffenden, die diese Entwicklung zwar mit Befremden beobachten und dem kulturellen Boykott gegenüber kritisch eingestellt sind, aber vor der wachsenden Macht des antizionistischen Mobs kapitulieren, die sich, ob aus Opportunismus oder Angst, schweigsam dem Druck beugen, lieber kein Konzert in Tel Aviv spielen und keine israelischen bzw. jüdischen oder BDS-kritischen KünstlerInnen für Musikveranstaltungen engagieren und sich stattdessen lieber wegducken. Beim ESC-Finale in Malmö 2024 wurde das Ergebnis dieser langjährigen Entwicklung wie unter einem Brennglas sichtbar. Den israelfeindlichen Aktivistinnen gelang es, die Veranstaltung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Letztlich drehte sich die Berichterstattung über den ESC vor allem um einen möglichen Ausschluss Israels. Dieses Ziel erreichten die Aktivistinnen und ihre willfährigen Helferinnen in der Musikindustrie jedoch nicht. Eden Golan trat auf und belegte zur Überraschung vieler den 5. Platz. Auch ihr unerwartet gutes Abschneiden lag im dualen Bewertungssystem begründet. Während die offizielle Jury Eden Golan lediglich 52 Punkte zusprach, erhielt sie im Publikumsvoting mit 323 Punkten die zweitmeisten Stimmen. Vielleicht gibt es sie also noch, die schweigende anonyme Mehrheit, die dem Antisemitismus in der Musikindustrie trotzt. Es wird allerhöchste Zeit, dass sie laut und sichtbar wird.